hands in the air. Throw your hands in the air. Throw your hands in the air. Throw your hands in the air. Throw your hands in the air. I feel like you just don't care. Throw your hands. Ich mach Shit für meine Mitmenschen, die für ihr Biss kämpfen, an ihre Träume glauben, bevor sie Twist hätten. Ich seh die Welt mit ihren Missständen, lass mich nicht von Tricks blenden. Wir blende Konsumenten, überall nur Konkurrenten, wie in Vorstandskonferenzen. Kennst du die Konsequenzen? Ich weiß, das Leben ist hart, doch ich mach es mir leicht, verfasse mein Like und hustle mit Styles, mache mich frei, wenn ich schreib. Ich will erfolgreich sein, das ganze Cash mit meinem Freundeskreis teilen. Ich kann sie alle verstehen, ich wär nicht anders. Ich will, dass die Kids schreien. Jeder kann was, vergess es nicht, dass du dein Leben in der Hand hast. Es ist Zeit, dass du es anpackst, keine Angst, dass du Fehler machst, weil die jeder hat, verstehst du das? Lern draus, schau nach vorne und leg sie ab. Siehst du die Wolkenkratzer? Ja, ich will nach oben, in die Chefetagen. Ich will die fetten Gagen, ich will Erfolg. Ein Leben aus Gold, meine Träume realisieren. Ich hoffe, das Glück ist mir heut. Siehst du die Wolkenkratzer? Ja, ich will nach oben, in die Chefetagen. Ich will die fetten Gagen, ich will Erfolg. Ein Leben aus Gold, meine Träume realisieren. Ich hoffe, das Glück ist mir heut. Zu viele Leute haben Träume verloren, doch ich scheiß aufs Scheitern. Ich will weiter nach vorn, ich geb nicht auf. Mein Traum leb ich aus, denn der Weg ist das Ziel. Auch wenn ich Jahrzehnte lauf, ich nehme es in Kauf. Viele reden sich raus, als ob sie nie die Wahl gehabt hätten. Stehen auf dem Schlauch, Probleme zu Haus und ihr Konflikt mit sich selbst. Hebeln sie aus, sehen nur Nebel und Rauch. Sie leben im Rausch, es ist die ewige Flucht. Wegzurennen, alles zu verdrängen, ihre tägliche Sucht. Vergesst das Geläster von Leuten ohne Plan. Schwimm gegen den Strom, was hätte wohl dein Idol getan? Siehst du die Wolkenkratzer, da will ich hin. Das Biss aufwischen, aber bleiben wie ich bin. Das ist für die Hustler ein großes Spiel. Und dies wie ich werden wollen, nach oben ist mein Ziel. Siehst du die Wolkenkratzer? Ja, ich will nach oben, in die Chefetagen. Ich will die fetten Gagen, ich will Erfolg. Ein Leben aus Gold, meine Träume realisieren. Ich hoffe, das Glück ist mir heut. Siehst du die Wolkenkratzer? Ja, ich will nach oben, in die Chefetagen. Ich will die fetten Gagen, ich will Erfolg. Ein Leben aus Gold, meine Träume realisieren. Ich hoffe, das Glück ist mir heut. Siehst du die Wolkenkratzer? Ja, ich will nach oben, in die Chefetagen. Ich will die fetten Gagen, ich will Erfolg. Ein Leben aus Gold, meine Träume realisieren. Ich hoffe, das Glück ist mir heut.